Worin besteht das Unglück der Verdammten? Das Unglück der Verdammten besteht im ewigen Verlust der Anschauung Gottes und in der Strafe der ewigen Qualen in der Hölle. Der Verlust der Anschauung Gottes, der bewusst ist, ja, kann man sich darüber hinwegtäuschen, ja, weil wir uns eben durch die ewige Glückseligkeit im Himmel nicht wirklich vorstellen können, deswegen haben wir auch keinen adäquaten Begriff davon, was der Verlust der ewigen Anschauung Gottes ist. Noch beim Gericht, wo der liebe Gott eben das Urteil spricht, jetzt schon im persönlichen Gericht, wenn eins dann schlussendlich im allgemeinen Gericht, wird es natürlich in jedem klar, kann keinen Zweifel mehr daran geben, dass das ja nur ihre eigene Schuld und für ewig, was sie da verlieren. Sie haben den göttlichen Richter gesehen und verlieren dann auf ewig die Anschauung, den Besitz Gottes. Und dazu kommen noch die Strafen der Hölle hinzu. Die wesentliche Strafe ist die Strafe der Verdammnis, dieser Verlust der Anschauung Gottes für immer.